42. Wir machten Tripolis und hatten verteufelt schweren Seegang. Wir wurden im Kesselraum hin und her gepfeffert und in den Bunkern ging es noch schlimmer zu. Ich betrachtete mir, wenn ich mal ein wenig zum Verschnaufen im Kesselraum auf einem Kohlenhaufen saß, zuweilen das kleine Glasröhrchen, das einen erwachsenen Seemann so martervoll verschlucken kann, wenn es dazu in der Laune ist. Dabei legte ich mir die Frage vor, ob ich das Rohr abdrosseln würde, wenn das Röhrchen zum Tanzvergnügen geht. Natürlich, sagte ich nein. Aber wer kann sagen, was er tun wird, wenn die Frage nicht gestellt wird, sondern wenn die Frage entschieden werden muss und man gar nicht daran denkt, dass die Frage überhaupt existiert? Der Heizer kann ja drunter liegen und kann nicht mehr allein fort. Meinen Heizer im Stich lassen, dass er mir mein ganzes Leben hinterher schreit, »Pip, pip, pip, pip, ich verbrühe, hol mich raus, pip, pip, ich kann nicht sehen, meine Augen sind rausgebrüht, pip, pip, schnell, es ist gleich vorbei, pip, pip, pip.« »Nanu, lass mal da deinen Heizer liegen. Da gehst du eben, auch wenn du weißt, ihr bleibt beide da liegen.« »Vielleicht gehe ich auch nicht. Warum? Mein Leben ist auch etwas wert. Mein Leben.« »Pip, pip, schlepp! Spring Back, nicht gucken! Backbord und her!« Der Heizer brüllt es, dass er das Stöhnen der Maschine überkreischt. Ohne aufzugucken, mache ich einen Satz rüber nach Backbord und falle dort in die Knie, weil ich über das Schüreisen falle, das im Wege liegt. Gleichzeitig erfolgt ein Krach und ein Rasseln, das betäubend ist. Unter seinem schwarzen, dicken Kohlenstaub, den er im Gesicht hat, sehe ich, dass der Heizer ganz bleich ist. Auch Tote können noch erbleichen. Ich klaube mich auf mit zerschundenen Schienbeinen und aufgeschlagenen Kniescheiben und drehe mich um. Die Aschenhuse ist runtergekommen. Diese Aschenführung ist ein runder Blechkanal gleich einem großen Blechschornstein mit einem Durchmesser von etwa einem Meter. In ihm werden die Aschkannen hochgehievt, damit sie nicht hin und her schlenkern können, sondern oben in den Aushebeschacht geführt werden. Die Huse hängt weit in den Kesselraum hinein, bis etwa 9 Fuß über dem Boden. Oben ist sie an einen Kranz festgenietet. Sie ist ganz gewiss dort an den Nieten durchgerostet, und jetzt, bei dem Wetter, hat sie den Rest bekommen und ist abgebrochen. Wo will sie hin? Sie muss hinunter in den Kesselraum. Sie ist senkrecht fallendes, sehr starkes Eisenblech und hat 100 Kilo oder mehr Gewicht. Schneidet den Kopf und den ganzen Körper der Länge nach durch, geht wie mit dem Rasiermesser oder schlägt den Arm ab und nimmt die eine Schulter mit. Wenn sie Gnade übt, nur den halben Fuß. Wer denkt an die Aschenhuse, dass die einmal abrosten könnte am Kranz? Sie hängt seit der Zerstörung Jerusalems da drin und ist nie runtergefallen, die ganzen vielen Jahrhunderte nicht. Und nun mit einem Mal fällt es ihr ein, runterzukommen. Seemannslos, arbeiterlos. Deine Schuld. Geh zur rechten Zeit drunter weg, dann kann dir nichts passieren. Hallo Heizer, da bin ich ja nochmal mit einem Sprung davongekommen. Gleich beim ersten Schrei, Schlepp, Back, gesaust wie ein Affe. Nicht erst lange gedacht, was los ist. Die Ulrike entwickelt die Instinkte. Sie hält einen in Form. Ja, Heizer, verflucht nochmal. Das war ein Sprung zur rechten Zeit. Danke. Ist nicht. Wozu? Morgen dir, übermorgen Stanislav. Wer weiß, wen die nächste Kugel trifft. Wir sind im Kriege, Kopf weg. Aber ehe du es hörst, ist er schon weg, der Kopf. Der Rest bleibt liegen. Wird nicht bezahlt. Über Bord. Klumpen Kohle ans Bein. An die Mütze getippt. Grabmusik. Nun haben wir wieder keinen Schlepp. Das Glasröhrchen ist heil. Es hat sein Opfer. Der Aschenhuse hat der Heizer den Spaß verdorben. Aber die Rache wartet. Was wird das nächste Glasröhrchen sein? Wer ist der Nächste? Junge, zieh dir deine Gürtel fest. Warnung ist in der Luft. Warnung für dich. Der Gast schwirrt herum. Er kriecht in den Winkeln und lauert in den Ecken. Bei nächster Gelegenheit macht er bessere Arbeit und lässt nicht gerade den Heizer zufällig nach oben blicken, dass er sieht, wie sich erst die eine Hälfte am Kranz löst und dann die andere. Beim nächsten Mal ist es vielleicht das Brett da oben, auf dem du rüberbalancierst, zur Bunkerluke, das durchbricht. Junge, ich glaube, du steigst am besten aus in Tripolis. Wenn du auch tot bist, man macht doch gern noch manchmal einen Spaziergang aus den Gräbern, um zu sehen, was draußen los ist, weil man sich so rasch an die stickige Luft im Grabe nicht gewöhnen kann. Musst ja wieder zurück ins Grab oder in ein Totenschiff, aber hast doch eine Nase voll frischer Luft mitgenommen. Und beim zweiten Male geht es schon besser. Aber Tripolis war nichts mit Aussteigen. Wir konnten keinen Schritt tun ohne Bewachung. Beim geringsten Versuch, Achtern abzubleiben, hätten sie uns gepackt und zurückgebracht. Hätten dem Skipper eine Kostenrechnung gemacht und er hätte sie von der Heuer abgezogen. Es war auch nichts in Syrien. Man konnte nicht abkanten. Wir waren freie Männer, freie Seeleute, durften in die Häfen gehen, durften in den Kneipen rumsaufen, durften tanzen und unser Geld verspielen oder es uns aus den Taschen räubern lassen. Alles durften wir tun, weil wir ja freie Seeleute und keine Sträflinge waren. Aber sobald Ulrike das blaue Peterlein flattern ließ und man drückte sich auffällig weit vom Kai oder von den Molen herum oder gar in verschnörkelten Gässchen und dunklen Winkeln, da hatte einen auch schon einer am Arm. »Monsieur, s'il vous plaît, Ihr Schiff wartet. Wir werden Sie begleiten, damit Sie nicht den Weg verfehlen.« Und war man dann erst wieder drauf auf der Ulrike, hatten sie das Recht, draußen am Kai zu stehen und einem das abermalige Verlassen des Bootes zu verbieten. Denn Blau Peter flatterte. Und das hieß, nun hat die Freiheit wieder mal ein Ende. Stanislav hatte recht gehabt. »Kommst nicht mehr runter.« Und wenn du kommst, die kriegen dich und stecken dich auf einen anderen toten Eimer, der vielleicht noch schlimmer ist. Tote nehmen dich immer wieder auf, auch aus den Händen der Polizei, mit Dank, drücken dem Engelmacher noch 10 Schilling in die Hand dafür, füttern dich sogar, bis sie dich auf ein anderes Totenschiff, das hereinkommt, verkaufen können, müssen dich doch loswerden, können dich doch nicht nach der Heimat deportieren, hast ja keine. Da brauche ich doch aber nicht draufzugehen. Muss drauf. Der Skipper sagt, er hat dich gezeichnet auf Handschlag. Dir glaubt man nichts, dem Skipper glaubt man. Er ist ja ein Skipper und hat eine Heimat, wenn es auch nur eine geschwindelte ist und er selber nicht mehr heim darf. Aber er ist der Skipper, muss drauf, er hat dich gemustert. Hat dich nie gesehen, aber auf Handschlag gemustert, muss drauf, bist Deserteur. Aber Stanislav, nun rede mal klar, da gibt es doch noch Recht, sagte ich. Weil ich glaube, der übertreibt. Das ist doch schon mein 4. Es ist dein 1. Und ich bin durch mit allen Zipfeln. Man kann dich doch nicht zwingen. Ich bin doch freiwillig auf die Ulrike gekommen, wandte ich ein. Ja, das 1. Mal kommt man halb freiwillig. Aber hättest du deine Sachen alle klar gehabt, wärst du nicht freiwillig gekommen. Wenn du deine Sachen in Ordnung hast, kann dir niemand mit solchem Zimt kommen wie Handschlag, Deserteur und so. Da sagst du, du willst zum Konsul, da müssen sie dich gehen lassen und können mitkommen. Wenn der Konsul sagt, dass er dich annimmt, dass er dich anerkennt, müssen sie abziehen. Da ist nichts von Handschlag. Da heißt es zu dem Skipper, wer sind sie? Wann wurde das Schiff zum letzten Mal inspiziert? Wie sind die Gebührnisse für die Mannschaft, Essen, Löhnung, Quartiere? Da zuppelt er ab, der Skipper, und sagt nichts mehr von Handschlag. Kannst du zum Konsul gehen? Hast du Papiere? Hast du ein Vaterland? »Na also, können sie mit dir machen, was sie wollen. Glaubst du nicht? Steig aus, versuche es.« »Hast du denn dein dänisches Heuerbuch nicht mehr?« fragte ich Stanislav. »Eine Frage, so eine dumme Frage. Wenn ich das noch hätte, wäre ich doch nicht hier. Ich hab's doch gleich für $10 verkauft, als ich den schönen Pass in Hamburg kriegte. Auf einen Dänen... Darf er nicht damit gehen, auch nicht zu einem dänischen Konsul. Der nimmt es ihm gleich ab, weil es angemeldet ist. Es ist doch ein Schwimmer, lebt doch nicht mehr. Aber für kleine Verhältnisse ist es $100 wert, wenn ich es nur hätte. Hab mich doch auf meinen eleganten Pass verlassen. War doch wie eine Festung, so gut und so sicher, kerngesund, echt bis auf die Pupille, besser als 10 Eide. Konnte von der ganzen Erde aus angeklingelt werden in Hamburg, ohne Murren. Bloß die Nummer gewinkt. Schon war die Antwort da. Pass ist klar wie ein Diamant. Aber er war doch bloß Gipsfront. Hatte bloß ein schönes Gesicht und nichts dahinter. Warum hast du es nicht noch woanders damit versucht? Hab ich doch, Pip-Pip. Denkst du denn, ich lass so einen eleganten Schwenker gehen, ohne ihn ein 50 Mal anzuziehen und zu sehen, ob er nicht doch noch passt? Ich hatte doch auch einen Schweden. Da sind wir gar nicht erst bis zum Konsul gekommen. Der Skipper nahm ihn, guckte rein und sagte gleich, »Nichts zu machen mit uns. Ich werde sie nicht mehr los.« »Die Deutschen hätten dich doch aber genommen«, sagte ich nun. »Zuerst einmal zahlen die ja hundemäßig. War mir egal. Aber wenn du da ankamst, gleich sprangen sie dir ins Gesicht. Nehmt keine Polacken, Polacken raus, fresst oberschlesische Steinkohle, könnt ihr euren Polackenrachen nicht vollkriegen.« Und lauter solche Sachen. Das wäre dann die ganze Fahrt so gegangen. auch wenn ich hätte mustern können. Die anderen, die Mannschaften, sind ja 10-mal schlimmer, 10-mal verhetzter. Hältst du gar nicht aus. Geht vom frühen Morgen bis zum Abend, Saupolack, Dreckpolack, Mistpolack. Wollt ihr nicht auch noch Berlin einsacken, ihr Polackenschweine? Hältst du nicht aus, Pippip? Gehst über die Reling? Dann schon lieber Joricke. Da schmeißt keiner dem anderen seine Nationalität vor, weil keiner mehr eine Nationalität hat, mit der er protzen kann. So verging ein Monat nach dem anderen. Ehe ich es mich versah, war ich 4 Monate auf der Joricke. Und ich hatte gedacht, ich könnte dort keine 2 Tage leben. 43. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, und lasset uns ihnen die Fähigkeit geben, zu glauben und sich zu gewöhnen, damit sie uns nicht eines Tages absetzen. Joricke war erträglich geworden. War eigentlich doch ein ganz feines Schifflein. Das Essen war gar nicht so schlecht, wie es schien. Es gab ja hin und wieder Nachsturmfrühstück. Auch schon mal Kakao mit Rosinenstollen. Und zuweilen ein halbes Wasserglas Cognac oder ein volles Wasserglas Rum. Manchmal gab der Koch sogar ein halbes Kilo Zucker extra her, wenn man ihm schöne Nusskohle für die Galley aus den Bunkern glaubte. Der Dreck in den Quartieren war zu ertragen. Wir hatten ja keine Bürste und keinen Feger. Wir fegten mit einem Sacklumpen. Seife hatten wir ja auch keine. Und wenn wir uns ein Stück kauften für den persönlichen Gebrauch, werden wir es doch nicht aufbrauchen für Reinquartier. Wir waren noch nicht verrückt. Die Bank war auch gar nicht so hart, wie sie erst erschien. Ich hatte mir aus Putzwolle ein Kissen zurechtgemacht. Wanzen gibt es auch anderswo, nicht nur auf der Joricke. Es war ganz gut zu ertragen. Es sah auch niemand mehr so dreckig aus und so zerlumpt wie in den ersten Tagen. Auch die Essgeschirre waren nicht mehr so schmierig. Mit jedem Tag war alles ein klein wenig sauberer, besser und erträglicher geworden. Wenn Augen sehr lange dasselbe betrachten, sehen sie es nicht mehr. Wenn müde Glieder jeden Tag auf demselben harten Holz ruhen, schlafen sie bald wie auf Daunen. Wenn die Zunge jeden Tag dasselbe schmeckt, weiß sie nicht, wie anderes wohl schmecken mag. Wenn alles rundherum kleiner wird, sieht man nicht, wie man zusammenschrumpft. Und wenn alles dreckig ist, was einen umgibt, sieht man nicht, wie dreckig man selbst ist. Die Joricke war recht erträglich. Mit Stanislav konnte man sich gut unterhalten. Er war ein kluger und intelligenter Junge, der viel gesehen und alles mit klaren Augen gesehen hatte. Einer, der sich das Hirn nicht so leicht verkleistern ließ. Mit den Heizern konnte man auch zuweilen sprechen. Wussten dies und jenes Neue zu erzählen. Die Deckarbeiter waren ebenfalls keine verblödeten Dummköpfe. Dummköpfe kamen nie zu den Toten und nur selten Durchschnittsmenschen. Denn die haben immer alles schön in Ordnung. Die können nie über die Mauer fallen, weil sie nie hochklettern, um zu sehen, wie es auf der anderen Seite wohl aussehen mag. Die glauben, was man ihnen darüber erzählt. Die glauben, dass auf der anderen Seite der Mauer Mordbrenner sitzen. Die Mordbrenner sitzen immer auf der anderen Seite der Mauer. Und wer das nicht glaubt und einmal nachsehen will, ob es wahr ist, auf die Mauer klettert und dabei runterfällt, dem geschieht es ganz recht, dass er draußen bleibt. Und wenn er schon auf die andere Seite will, um den Mordbrennern die überflüssigen Hosenknöpfe zu verkaufen, dann soll er wenigstens durch das Tor gehen, damit man sieht, wer es ist, und damit der Nachtwächter, der über der Haustür den Adler und die Fahnenstange genagelt hat, damit man auch gleich weiß, dass er der Nachtwächter seines Landes ist, das Trinkgeld nicht einbüßt. Wer kein Trinkgeld bezahlen kann und keinen Zettel in der Tasche hat, auf dem abgestempelt wurde, dass er der Sohn seiner Mutter ist, soll daheim bleiben. Freiheit ja, aber sie muss abgestempelt sein. Freizügigkeit der Erdenbewohner ja, aber nur mit Zustimmung der Nachtwächter. 4 Monate heuer hatte ich beim Skipper stehen. 120 oder einige mehr Pesetas Vorschuss gingen ab. Blieb ein ganz hübsches Sümmchen übrig. War auch dann noch ein ganz nettes Sümmchen, wenn es in Pfunde umgerechnet wurde. Umsonst wollte ich nun auch nicht gerade gearbeitet haben und das Geld dem Skipper einfach schenken. Und so hatte er mich nur umso fester. Aber wo, wann und wie abmustern? Gab es doch nicht. In keinem Hafen wurde die Abmusterung bestätigt. Keine Papiere, kein Heimatland. Werden den Mann nie wieder los, kann nicht abmustern. Es gab nur eine Abmusterung. Die Gladiatorenabmusterung. Abzeichnung auf dem Riff, Abzeichnung bei den Fischen. Kam man klar, Dann flog man auf eine Küste. Da konnten sie einen nicht gleich wieder ins Wasser fegen. Schiffbrüchiger. Es regt sich das Mitleid der Menschen, besonders derer, die in Küstenstrichen wohnen. Mit Toten gibt es kein Erbarmen. Mit Schiffbrüchigen ist es etwas anderes. Dann muss sich ja auch der Nachtwächter der Flagge melden, unter der man aufs Riff ging. Er zahlt nicht für den Mann, er zahlt für den Rapport, damit die Versicherung besser geölt wird. Denn wenn der Rapport nicht einläuft, dann kommt die Verschollenwartezeit und das bedeutet einen erheblichen Zinsverlust. Wenn der Rapport da ist und das Mitleid mit dem Schiffbrüchigen eingetrocknet ist, dann wandert man wieder zu den Toten. Erst ganz langsam, dann schneller und immer schneller. Die Kompanie ist für den Mann haftbar und sie ist verantwortlich für seine Fortschaffung. Wohin mit ihm? Kein Skipper will ihn haben. Er wird ihn nicht mehr los. Auf ein Totenschiff. Er will nicht, weil er genug hat vom letzten Mal. Handschlag, versuchte Desertion, 10 Schilling in die Hand, blaues Peterlein rauf, guten Morgen, da wären wir ja wieder, die Fische warten. Er kommt, einmal kommt er. Er kommt, entweder mit dem Glasröhrchen oder mit der Aschenhuse oder mit einer Kohlenlawine im Bunker oder mit dem Riff. Aber er kommt. Er kann nicht pensioniert werden oder ein Weib nehmen und einen kleinen Bootshandel anfangen. Er muss immer wieder in die Arena, bis er es vergisst, dass er in der Arena ist. Yes, Sir. Nun lagen wir in Dakar, ein durchaus anständiger Hafen, nichts gegen ihn einzuwenden. Kessel reinigen. Kessel reinigen, wenn die Feuer unter dem zu reinigenden Kessel nur gerade einen knappen Tag aus sind und der Nachbarkessel unter Dampf bleibt. Und dieses Vergnügen in einer Gegend, wo man sagt, guck mal darüber, wo die grünen Zaunpfähle stehen, mit dem großen A dran. Das ist der Äquator, kannst doch sagen Mittagslinie. Dann musst du aber das A abschrauben und ein Messingschild anhängen mit dem großen M drauf. Aber ob du nun Mittagslinie sagst oder Äquator oder überhaupt nichts, es ist immer egal, heiß und glühend. Wenn du den Äquator anfasst, die Hand ist sofort weg, wie abrasiert. Bloß noch ein paar Krümelchen Asche sind übrig. Wenn du ein Stück Eisen auf den Äquator legst, schmilzt das wie Butter. Wenn du 2 Stück zusammenhältst, die schweißen autogen, glatt, ohne Naht, brauchst bloß zu drücken. Weiß ich, sagte Stanislav. Wir sind mal rübergefahren über den Äquator. Es war gerade Weihnachten. Da war doch der immer noch so heiß, dass du die dicken eisernen Bordwände man bloß so mit dem Finger durchbohren konntest. Brauchtest gar nicht zu bohren. Bloß so mit dem Finger antippen, da war schon ein Loch drin. Wenn du gegen die eiserne Bordwand spucktest, flog die Spucke durch wie nichts. War gleich wieder ein Loch. Der Skipper sah das von der Brücke und schrie, »Ihr wollt wohl hier ein Kaffeesieb aus dem Schiff machen. Sofort die Löcher wieder zugemacht.« Und da wischten wir so ein klein wenig mit der Hand rüber oder mit dem Ellbogen, und da waren die Löcher wieder zu. Es war ja gerade so weich wie Kuchenteig. Die eisernen Masten hatten sich ganz umgebogen, so wie ein langes Wachslicht, das du auf einen heißen Kochherd stellst. Es war eine verfluchte Schweinerei, bis wir sie wieder gerade hatten. Mit dem Äquator darf man nicht spaßen. Ganz gewiss nicht, gab ich zu. Darum hat man ja zu beiden Seiten des Äquators rund um die Erde einen Lattenzaun gemacht, mit Warnungsschildern dran. Kannst du ja schon auf der Landkarte sehen, den Zaun. Ihr habt den dummen Fehler gemacht, ihr seid drüber weggefahren. Wir waren schlauer. Wir sind durch die Unterwassertunnel drunter hergefahren. Da ist es schön kühl. Merkst gar nichts, dass du unter dem Äquator herfährst. Die Äquatortunnel kenne ich. Aber die Kompanie wollte die Tunneldurchfahrtkosten nicht bezahlen. Die berechnen pro Tonne 1 Schilling Tunnelkosten. Wie geht's denn da rein, in den Tunnel? Aber Mensch, das ist doch ganz einfach. Da ist ein großes Loch im Meer und da geht das Schiff eben rein mit dem Bug zuerst, fährt durch und kommt an der anderen Seite wieder raus. Da ist auch so ein Loch im Wasser. Ist tatsächlich ganz einfach, gab Stanislav zu. Das hätte ich mir viel komplizierter gedacht. Ich habe gedacht, das Schiff wird in eine Art Taucheranzug gesteckt und dann runtergezogen. Unten ist eine Maschine, die da zieht und dann geht es unten lang auf Zahnradschienen und an der anderen Seite wird das Schiff dann wieder hochgezogen. So hätte man das natürlich auch machen können, aber das ist zu umständlich. Könnten Sie auch gar nicht machen für 1 Schilling die Tonne. »Zum Kreuzdonnerwetter nochmal! Wird das Gequassel da drin im Kessel nun bald aufhören oder nicht?« schrie der 2. Ingenieur in den Kessel, während er den Kopf zum Mannloch durchsteckte. »Wenn da in einem fort erzählt wird, kann der Kessel nicht geklopft werden. Komm doch rein, du Hund, wenn du den Hammer an den Schädel haben willst. Ich schrie es wild, halb verrückt von der Hitze. Klopp dir den Kessel allein, du Rosttäuscher, du Verfluchter. Dir werde ich ja überhaupt noch was erzählen. Ich wollte ja gern, dass er mich rapportiert und dass ich rausgefeuert werde. Dann hätte ich ein Quittungsbuch kriegen müssen und mein Geld. Dazu aber waren die ja viel zu schlau. Ebenso wie die Offiziere im Kriege. Kann man noch so beleidigen und in die Fresse hauen, melden dich nicht, sagte Stanislav. Haben dich lieber draußen, als dass du im Gefängnis im Trockenen sitzt. Kessel reinigen am Äquator, wenn das Feuer nur knapp einen Tag gelöscht ist und der Nachbarkessel unter Dampf liegt. Meine Herren, wer nie sein Brot mit Tränen aß, der trinkt es jetzt wie Himbeerlimonade. Wir saßen nackt drin, aber die Wände waren so glühend heiß, dass wir uns wieder anziehen mussten und dicke Polster aus Sacklumpen unter die Knie legten, um nicht anzubrennen. Dann klopfen. Und was der Kesselstein für einen Staub macht. Das ist, als ob man die Lunge, den Schlund, die Kehle mit Glas abkratzt. Wenn man den Mund bewegt, knirscht es zwischen den Zähnen, als ob man Sand malt. Und es kriecht einem am ganzen Rückenmark ein entsetzliches Empfinden hoch, als würde das Rückenmark von einem Ende aus herausgebohrt. Der Kessel ist an sich schon nicht allzu geräumig. Nun liegen auch noch die Feuerzüge drin und man muss auf dem Rücken liegen, auf dem Bauche, um überall hinzukommen. Wie eine Schlange windet man sich in den Zügen herum. Wo man mit der bloßen Hand hinfasst, ist es so heiß, als fasse man auf eine heiße Herdplatte. Dann springt einem Kesselstein in die Augen. Und diese harten, scharfen Körnchen bereiten einem Schmerzen, dass man glaubt, wahnsinnig zu werden. Dann werden diese Körnchen mit dreckigen und schweißigen Händen herausgefischt und das Auge rötet sich von den Martern, die man ihm antut. Eine Weile geht es gut und ratsch, wieder ist ein scharfer Splitter drin. Und die Marter geht von neuem los. Schutzbrillen? Die kosten Geld. Für solchen Unfug hat die Ulrike kein Geld. So wurde es vor 1000 Jahren gemacht und so wird es heute gemacht. Meist sind die Brillen auch nicht viel wert. Entweder man sieht nichts durch oder sie drücken oder der Schweiß läuft einem zwischen die Plüschdichtungen und frisst sich in die Augen. Hätten wir elektrische Lampen gehabt, wäre das ja eine kleine Erleichterung gewesen. Aber nun die Lampen aus Karthago. In 5 Minuten ist der Kessel schwarz und dick von Rauch. Jedoch, es muss geklopft werden. Und die Hämmer dröhnen innerhalb des Kessels, als ob 1000 Donner einem unmittelbar auf das Trommelfell pauken. Es ist keine federnde Resonanz, sondern ein hart vibrierendes, gell kreischendes Pochen. 5 Minuten, dann müssen wir raus, um Luft zu holen. Wir kochen in Schweiß. Die heißen Lungen fliegen und flattern, das Herz tobt, als wollte es die Brust durchsprengen, und wir zittern in den Knien. Luft, nur Luft, koste es, was es wolle. Und wir stehen in der Meeresbrise, die auf uns wirkt, als wäre sie ein Schneesturm im Saskatchewan. Ein breites, hartes Schwert stößt durch unseren Körper in seiner ganzen Länge. Wir frieren und beben und sehnen uns zurück in die heiße Glut des Kessels. Wieder 5 Minuten und wir schreien, Luft! Alle drei, die wir drin sind, drängen wir an das kleine Mannloch, durch das wir uns zwängen müssen. Nur einer kann zu gleicher Zeit durch und muss sich wie eine Katze drehen und winden, um herauszukommen. Während der Zeit, wo er sich durch das Mannloch zwängt, kommt auch nicht ein Hauch von Luft in den Kessel. Mit Mühe kriege ich, der ich Zweiter bin, am Loch die Arme durch und zwänge mich hinaus. Der Heizer fällt innen um und schlägt hart auf. Er ist besinnungslos. Stanislav, der Heizer hat schlapp gemacht, rufe ich mit letztem Atem. Wenn wir ihn nicht holen, zockt er ab und erstickt. Eine Minute, Pip. Hab noch keine Luft.